Das Versprechen, das für den Erhalt von Gerhard Schröders Macht am wichtigsten war, war das Vorziehen der Steuerreform von 2005 auf das Jahr 2004. Es ging nur um kleine prozentuale Steuersenkungen, aber er musste sie unbedingt durchsetzen, um zu zeigen, dass er nicht der Steuererhöhungskanzler war, sondern dass er Lösungen finden konnte. CDU und FDP hatten also einen Hebel, um alles durchzusetzen, was sie haben wollten. Volker Kauder sagte erwartungsgemäß, das Vorziehen der Steuerreform könne es nur geben, wenn wir durchgreifende Reformen am Arbeitsmarkt bekommen. Er spielte damit darauf an, dass der Kanzler in seiner Rede vom 14. März mehr versprochen hatte, als die Linken in seiner Partei eigentlich ertragen konnten.